Kundgabe 8145. Empfangen am 7.04.1962. Johannes 7, 38 bis 39. Aus eurem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch diese Worte waren eine göttliche Verheißung, die der Mensch Jesus gegeben hat, als er über die Erde wandelte, um mein Wort denen zu künden, die ihn willig anhörten. Auch durch diese Verheißung sollten die Menschen hingewiesen werden auf den Vorgang der Ausgießung des Geistes, der ihnen die Garantie gab, dass das lebendige Wasser, das reine Wort Gottes, ihnen zufließen werde, wenn sie an Jesus als den Sohn Gottes und Erlöser der Welt glaubten, der nur die Hülle meines ewigen Gottesgeistes gewesen ist. Der Glaube an mich, der ich in Jesus das Erlösungswerk auf Erden vollbrachte, ist nötig für diese Ausgießung des Geistes. Er ist nötig, weil dann erst die Last der Ursünde von dem Menschen genommen ist und dann erst mein Geist sich ergießen kann. Der Geistesstrom sollte aus dem Leibe dessen fließen, der an mich glaubt. Von innen heraus sollte ihm mein Wort ertönen. Denn ich selbst spreche den Geistesfunken im Menschen an, der in ihm schlummert so lange, bis er durch ein Liebeleben erweckt wird und nun meine Äußerungen den Menschen vermittelt. Lebendiges Wasser entströmet nun dem Leibe des Menschen. Mein Wort ertönet in ihm und wird durch den Willen des Menschen festgehalten und weitergeleitet an die Mitmenschen. Auch dieser Verheißung Jesu achtet ihr Menschen nicht, oder ihr versteht sie nicht in ihrer Bedeutung. Ansonsten euch die Zuleitung meines Wortes von oben wahrlich nicht sonderlich erscheinen sollte, die ihr daran nicht glauben wollet und Offenbarungen dieser Art ablehnet. Ihr verstehet das Wort nicht, das in der Schrift steht und das beweiset, dass ihr selbst noch unerweckten Geistes seid. Der Vorgang der Ausgießung des Geistes über einen Menschen ist aber so einfach zu verstehen, doch er setzt gewisse Bedingungen voraus, und wer diese Bedingungen nicht erfüllt, der versteht auch die Worte der Schrift nicht in ihrem geistigen Sinn. Wer sich aber ernstlich mit dem Wert göttlicher Offenbarungen befasst, der muss es auch wissen, dass Jesus selbst diese Verheißung gegeben hat, dem Menschen das lebendige Wasser, sein Wort, zuzuleiten durch seinen Geist. Und er wird die Worte Jesu nicht verwerfen können, er muss ihren Sinn zu ergründen suchen und dann wird er es auch glauben können, dass ich immer wieder zu den Menschen spreche, dass ich ihnen immer wieder mein Wort von oben zuleite. Wäre die Erde nicht ein Tal der Sünde, wäre sie nicht das Reich dessen, der seinen Anhang in der Finsternis zu erhalten sucht, dann würde sich wahrlich auch die reine Wahrheit erhalten haben, die Jesus selbst den Menschen brachte während seines Erdenwandels. Denn es würde keinerlei Verunstaltung der Wahrheit möglich sein, ohne das Einwirken meines Gegners. Dieser aber wird seinen Kampf gegen das Licht der Wahrheit führen, solange das einst gefallene Geistige noch nicht erlöst ist. Und daher wird er immer die Wahrheit zu durchsetzen suchen mit Irrtum. Er wird den Menschen, deren Geist verdunkelt ist, auch jegliches Verständnis für die reine Wahrheit nehmen, und es wird nichts so rein erhalten bleiben, wie es von mir seinen Ausgang genommen hat. Also muss immer wieder von mir aus die reine Wahrheit zur Erde geleitet werden, was auch immer wieder möglich ist und geschieht, wenn sich ein Mensch so herrichtet, dass mein Geist in ihm wirken kann. Wenn er an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wenn das lebendige Wasser, mein Wort, durch ihn nun strömen kann und auch die Mitmenschen aus einem solchen von mir erschlossenen Born trinken und sich daran laben können. Doch es nützet euch Menschen auch nicht die Schrift, die von mir zeuget, wenn ihr selbst sie nicht versteht weil euer Geist unerweckt ist. Dann wird es nötig, dass euch Aufschluss gegeben werde, was ihr tun müsset, um den Geist in euch zum Leben zu erwecken. Denn es ist nötig, dass ihr zu einem Liebeleben ermahnt werdet, das euch erst zu einem lebendigen Glauben führet. Und dann erst werdet ihr auch euren Gott und Schöpfer von Ewigkeit recht zu erkennen vermögen, der sich euch als Vater naht und zu euch sprechen will mit Worten der Liebe, der euch in die Wahrheit einzuführen sucht, weil ihr nur durch die Wahrheit selig werden könnet. Und ihr werdet es dann auch verstehen, dass dies möglich ist, dass ihr Menschen mich selbst in euch vernehmet, und ihr werdet nun die innige Bindung anstreben, die Voraussetzung ist dafür, dass ihr meine Stimme höret und sie als Stimme eures Vaters erkennet. Und dann erst werden euch auch die Verheißungen Jesu verständlich sein, die sich erfüllen müssen, weil sein Wort Wahrheit ist. Amen.